Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden.